Rizong-Hyuk, Direktor des Instituts für die Wiedervereinigung des Vaterlandes, gab am 24. Mai Stellungnahme ab. Er verwies darauf, dass die Linie und Kurse für die Wiedervereinigung des Vaterlandes, die der verehrte Genosse Kim Jong-un im historischen 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas unterbreitet habe, dank ihrer klaren Unparteilichkeit und Richtigkeit im In- und Ausland stürmische Resonanz fänden. Unter der weisen Führung der großen Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il, unvergleichliche Patrioten und Leitstern für die Landesvereinigung, so der Direktor, habe die koreanische Nation mit der drei Chartas für die Vereinigung des Vaterlandes als unsterblichem Programm, die jahrzehntelang die Bewegung für die selbstständige Wiedervereinigung der Heimat unaufhörlich entfaltet und in diesem Verlauf auch die historischen Meilensteine wie die gemeinsame Erklärung vom 15. Juni und die Deklaration vom 4. Oktober geschaffen. Um man der tragischen Geschichte der Spaltung der Nation, die wegen der äußeren Kräfte über 70 Jahre lang fortdauere, schnell wie möglich ein Ende setzen und das Tor zur selbstständigen Vereinigung öffnen könne oder nicht, hänge davon ab, wie man die neu unterbreiteten Linien und Kurse für die Landeseinheit praktisch in die Tat umsetze. Der gesamtnationale patriotische Kampf der ganzen koreanischen Nation um einen würdevollen, gedeihenden Einheitsstaat, getreu den eigenständigen Linien und Kursen des verehrten Genossen Kim Jong-un für die Vereinigung des Vaterlandes, werde auf jeden Fall triumphieren.